A 6b Gespräch 1. Wir waren ja gerade bei Herrn Zumbel im Zimmer. Ich möchte mit euch klären, wie ihr den Entwöhnungsprozess von der Beatmung einschätzt. Ich finde, dass es noch zu früh ist, ihn von der Beatmung weiter zu entwöhnen. Er war heute wieder total unruhig und unkooperativ. Ich musste ihn mehrfach absaugen. War er denn noch stark verschleimt? So richtig viel konnte ich nicht absaugen, aber danach wird er deutlich ruhiger. Ich glaube, er braucht noch etwas Zeit. Was sagt denn unser Atmungstherapeut dazu? Ich war vorhin bei ihm. Ich schätze ihn als sehr motiviert ein. Atemfrequenz und Atemzugvolumen sind unter der Unterstützung ganz passabel. Vielleicht sollten wir unseren Blick nochmal auf die psychische Stabilität von Herrn Zumbel richten.